Der Priester. In ernsten Tempels düster, am Altar mit dem Wein, da steht der bleiche Priester und tut ein Gift hinein. Die Zweifel und die Kämpfe, den innern Hohn und Spott, dass ich ihn endlich dämpfe, versuche ich dich, o Gott. Ist Blut von deinem Blute, ist Fleisch von deinem Leib, ich teil in hohem Mute es aus an Mann und Weib. Mich kann dein Blitz zerschmettern, weil ich mich's unterwand. Ich kann dich nicht entgöttern mit frevelhafter Hand. Der Morgen ist gekommen, das heilge Amt beginnt. Still nahen sich die Frommen, zuerst sein eigen Kind. Er reicht ihr ohne Beben, festblickend Wein und Brot, und ach, ihr junges Leben erstarrt im schnellsten Tod. Kalt schaut er auf die Tote, zornig gen Himmel dann. Wohl bin ich noch ein Bote, doch ohne Herrn fortan. Den Himmel und die Erde, ich find sie schön genug, für eines Gottes werde, und doch ist's Lug und Trug. Ihr Männer und ihr Frauen, die ich hier um mich seh, euch muss ich eins vertrauen, das Letzte, eh ich geh. Mit Lust und Reiz und Schimmer lockt euch ringsum die Welt, tut, was ihr wollt, und nimmer, was eurem Gott gefällt. An des Erlösers Bilde haftet sein Auge nun, du Mann der ewigen Milde, schön war dein Traum, dein Tun, dass uns dein Wort nicht trüge, tot littst du ohne Wank, dich zeihe ich der Lüge, siehe, sprach's und trank, Friedrich Hebbel.